Jago. Oh, Alter, hallo? Ja, hallo? Ich schwör, Alter. So, Schluss bei dir! Ich hab eine Flat Wave. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ich hab eine Idee. Ich war doch nicht bei dir. Ja, hallo, wer ist denn da? Ja. Du doch nicht. Wie ist du doch nicht? Hallo? Was ist los bei dir? Wer ist? Ja, hallo, wer ist denn da?